Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank, Marco. Gut, dann starten wir mal zu unserer, wievielten, war das 18.? Jep, da oben steht's, 18. Zur 18. Sitzung des neuen Landesvorstands NRW, heute am 7.4.2022 um 20.30 Uhr. Versammlungsleitung mache ich heute und wir haben als Protokollant unseren lieben Helder. Vielen Dank, einmal oben zur Protokollschiene hin. Schön, dass du das machst. Arbeitspad und Links zur Aufnahmen haben wir beigefügt. Twitch weiß ich nicht, wird wahrscheinlich gerade schon laufen. Anwesend sind Wilk, Andrea, Fabian, Daniel, Tatjana und die Ann ist noch nicht da, von der weiß ich auch nicht, ob sie kommt. Bei Bali ist es so, dass der flach liegt, mit dem kleinen Hinweis, er ist krank, aber ist nichts Ernsthaftes und auch kein Corona. Der ist also für heute Abend entschuldigt. Wir sind also beschlussfähig. So, wir haben das Protokoll. Was findet ihr im Pad? Und da frage ich einmal, wer für die Annahme des Protokolls ist. Dann frage ich einmal von oben herab. Fabian, fürs Protokoll, pro? Ja, mach mal. Okay, wunderbar, danke. Tatjana? Dafür. Wilk dafür, Vako? Dafür. Und der Daniel? Dafür. Gut, damit haben wir das Protokoll von der letzten Sitzung vom 24.03.2022 angenommen. Gut, kommen wir gleich zu den Berichten. Darf ich anfangen? Das ist schön. Ja, die letzten 14 Tage waren natürlich absolut gekennzeichnet vom Wahlkampf. Das heißt also Aufbau des Shops, Versand oder Organisation von Plakaten. Wir haben Plakate geliefert bekommen an zwei verschiedene Stellen. Die haben wir dann untereinander auch ausgetauscht. Ich war dann einmal in Essen beim Daniel. Das hat gut geklappt in unserem neuen Mietlager, wo wir also direkt immer Zugriff drauf haben, 24 Stunden mit PIN und Schlüssel, wenn dringend erforderlich ist. Da sind auch noch Plakate. Wir haben das zweite Lager hier bei mir. Da sind auch immer so ein paar Plakate, die wir jetzt notfallmäßig halt auch mal verschicken können, wenn jemand kurzfristig Plakate braucht. Das haben wir geregelt. Ja, der Shop und die ersten Bestellungen sind rausgegangen und ich habe die Plakate, die verschickt werden mussten, weil Personen nicht konnten zu dem Übergabetermin, die Plakate verschickt. Da sind also auch rund 10 Pakete in verschiedene Städte reingegangen. Dann habe ich tatsächlich doch mal geschafft, ein paar Tickets zu bearbeiten. Ja, es war viel Spam, es waren ein paar Umlaufbeschlüsse da, die bearbeitet wurden. Ansonsten war das ganz entspannt. Ich gebe mal weiter an die Andrea. Ja, wir hatten ein Online-Treffen mit Jodel, weil wir da gegebenenfalls Werbung schalten wollen. Die allgemeine Sitzung, allgemeine Pressearbeit, ja, diverse Wahlprüfsteine bearbeitet, versendet und so das ein oder andere Ticket beantwortet. Das war's von mir. Danke, okay. Der Bali hat, ja, ist nicht da, aber hat auch fleißig an den Finanzstrukturen gearbeitet, hat auch, kann ich jetzt schon mal sagen, das ist, weil ich ja mit ihm Kontakt hatte, was wir auch hatten, also einige Rechnungen hin und her geschoben, die halt aus dem Wahlkampfbudget bezahlt werden muss. Da habe ich doch auch häufiger Kontakt mit ihm gehabt. Ja, dann haben wir den Daniel. Weiterhin auf dem Weg der langsamen Genesung habe ich wieder nicht so viel gemacht. Ich habe ein paar Tickets bearbeitet und ja, Plakate verteilt und ein paar von den neuen Mitgliederdaten verteilt und das war's eigentlich, glaube ich. Okay, danke. Und Tatjana? Du hast den Obereichwald vergessen? Oh, Entschuldigung, ach, ich habe den Obereichwald tatsächlich. Oh, Fabian, verzeih mir. Wäre es mir aufgefallen, hätte ich was gesagt. Ups. Ich war ebenfalls bei diesen ganzen Treffen, was AGÖA angeht, zusätzlich halt noch bei den Team PolGFs. Ebenfalls war ich in Essen da bei diesem Plakatlager. Hab entsprechend natürlich dann auch plakatiert. Ich habe Online-Wahlkampf da, was Isan reinschickt, dann auch immer auf den anderen Plattformen verbreitet und auch im Hintergrund mit dem WDR Spots gemacht. Ich suche weiterhin nach Grafikern, die uns irgendwie was Werbungmäßiges machen können. Ich habe auch Tickets bearbeitet. Ich glaube, das war's. Ja. Okay, danke, Fabian. Jetzt kommt Tatjana. Tatjana. Ja, ich war auch bei der AGÖA, ein paar Tickets gemacht, Mitgliederverwaltung ist ein bisschen was gewesen, war am Wochenende auch schön plakatieren und beim Kreisparteitag in Bonn, die haben einen neuen Vorstand gewählt. That's it. Oh ja, wunderbar und schöne Grüße auch von mir nach Bonn. Ja, die Ann ist jetzt nicht da, wobei ich an dieser Stelle sagen würde, sie hat sich sehr intensiv mit den Summits auseinandersetzt. Also wir haben halt eben die Kampagne mit den verschiedenen Themen und den Texten, die wir als Kandidatinnen und Kandidaten eintragen, die dann von ihr ja fast schon, sehr, sehr intensiv verbreitet werden, immer mit dem gleichen Zeitabstand, mit dem gleichen, wie ein Uhrwerk läuft das bei ihr, das muss man ihr auch mal hoch anrechnen, das ist wirklich eine gute Kampagne, kommt gut an, wird viel geteilt, wird viel darüber diskutiert, also ganz, ganz toll. Deshalb, auch wenn sie nicht da ist, auch mal mein Dank an diese unermüdliche Arbeit, die Sharepics und alles zusammenzustellen und darauf zu achten, dass halt eben Themen immer wieder und immer wieder jeden Tag befeuert werden. Also das ist schon um ein Vielfaches intensiver als letztes Jahr beim Bundestagswahlkampf. Also mein Dank an Ann und natürlich auch an die anderen, die da waren. Und Ann wird dann wahrscheinlich ihre Tätigkeitsbericht dann hinterher nochmal ins Protokoll einsetzen. Damit hätten wir den Tätigkeits- oder den Bereich der Tätigkeitsberichte hinter uns lassen. So, jetzt kommen wir in den Bereich der Statistik. Da habe ich jetzt keine neuen Stände, weil das ist dann so der Punkt, wo wir eigentlich an den Buddy abgeben würden, der das sagen kann. Ich glaube, bei den Mitgliederstand könnte vielleicht Daniel oder Tatjana was sagen. Ich habe mal eine Frage, Wilk. Schaust du dir das Protokoll im Wiki an oder im Pad? Weil Isan hat ja zum Beispiel ihren Tätigkeitsbericht ins Pad gepackt. Und im Pad sind auch die Kontostände. Okay, dann gucke ich doch mal lieber ins Pad. Also, ich finde das Wiki nicht so extrem übersichtlich. Das ist andere besser. Ja, okay. Also, aber Mitglieder steht trotzdem nicht drin. Ich bin gerade auf dem Weg. Wenn du einen kurzen Moment wartest, kann ich sie dann gleich nennen. Oder mach's weiter und ich nenne sie gleich, wie auch immer. Die Kassenstände stehen drin. Die Kassenstände vom 4.4. Die Barkasse beträgt 219,60 Euro. Das GLS-Konto 15.680,78. Das Zinsertragskonto 29,99 Euro. Bei der Sparkasse Mülheim das Giro 11.781 Euro. Bei der Sparkasse Düsseldorf sind es 119.783,96 Euro. Und bei der Sparkasse Düsseldorf das Renditekonto hat 188.553,94 Euro. Hallo, Isan. Hallo, bitte Entschuldigung. Ich bin in der Küche gestanden, habe nicht mehr auf die Uhr geachtet. Sorry vielmals. Ich bin einmal verrutscht. schiebt mich mal jemand wieder in den Vorstand. Danke. Falsche Taste gedrückt. So, Termine. Haben wir Termine? Sehe ich jetzt keine. Naja, den 15.05. kommen auch keine rein. Gut, dann würde ich weitermachen bei den Anträgen, die wir haben. Weg, hörst du uns? So, da haben wir die Umlaufbeschlüsse seit der letzten LAFO. Da hatten wir einen Finanzantrag mit der Ticketnummer 482080 vom 25. März. Antragsteller war Norbert, unterstützt von Elmar und Lothar. Da ging es um die Finanzierung des Wahlkampfs. Text steht ja drin. Und der Beschluss vom Vorstand war einstimmig gefasst worden. Hat eine Gültigkeitsdauer von 6 Monaten vom virtuellen Kreisverband Heinsberg. Dann haben wir eine Plakatbestellung im Umlauf des VKV Bielefeld mit der Ticketnummer 48961, 27. März 22 von Bali und Unterstützer. Hier waren 60 Plakate bestellt, wurde auch einstimmig in Umlaufbeschluss bewilligt, 6 Monate Gültigkeit, Budget 169,20. Dann hatten wir den nächsten Finanzantrag zum Wahlkampf vom VKV Mettmann mit der Ticketnummer 48,2125 vom 27. März 2022. Da war der Martin der Antragsteller und Thomas und Helmut Unterstützer. Auch hier einstimmig genehmigt, das Budget für den Wahlkampf 6 Monate gültig, 150 Euro. Ein Finanzantrag von VKV Krefeld mit der Ticketnummer 48,2196 vom 28. März. Das hat der Fabian beantragt. Unterstützung waren Sandra und Vako. Auch hier geht es um das Wahlkampfbudget. Wurde auch einstimmig angenommen. Gültigkeitsdauer 6 Monate, das Budget von 500 Euro. Dann haben wir Mitgliedsanträge, die ja bekannterweise halt eben mit den genauen Daten Antragsteller nicht bekannt sind aufgrund des Datenschutzes, aber wir haben die Aufnahme eines Mitglieds mit der Ticketnummer 48227. Herzlich willkommen. Dann haben wir wiederum, jetzt sind wir am 31. März 2022, einen Finanzantrag vom VKV Mettmann mit der Ticketnummer 48231. Das war wiederum von Martin und unterstützt von Thomas und Helmut. Da geht es um die Bewerbung des Direktkandidaten mit Großplakaten. Das wurde auch einstimmig angenommen. Gültigkeitsdauer 6 Monate, Budget 1200 Euro. VKV Herne, wiederum Finanzantrag, 4. April 22 vom Lars Wind mit der Ticketnummer 482539. Unterstützer waren Jürgen und Bernd. Auch hier geht es um den Wahlkampf und hier war auch der Beschluss oder Umlaufbeschluss einstimmig. 6 Monate Gültigkeitsdauer 78,71. Das war es mit den Umlaufbeschlüssen. Habt ihr da noch Fragen oder Anmerkungen zu? Ja, Wilk, hörst du mich jetzt? Gut, wenn dem nicht so ist, kommen wir zum nächsten Punkt. Das wäre Aktuelles aus den Kommunen. Wilk, hörst du uns jetzt? Ich guck mal gerade im Pad. Wilk, hörst du uns? Ob da in der Zwischenzeit was drin ist? Vielleicht sollten wir in den Zuschauerraum schieben. Zuhörer. Wilk, hörst du uns? Kannst du uns jetzt hören? Wilk? Ich bin wieder hochgerutscht. Hörst du uns? Scheinbar immer noch nicht. Schieb mich mal wieder runter. Hallo? Dann muss ich hier versuchen. Hallo, hört mich jemand? Ja, wir hören dich, aber du uns nicht. Test 1, 2, 3. Wilk, hörst du uns? Nein. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, hört man mich? Ja. Ja. Okay, alles klar. Weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt keinen Twitter auf, aber kann ihn vielleicht jemand antwittern oder so weiter? Oder er ist ja schon gerade raus und kommt gleich nochmal rein. Also ist er irgendwie mit dem Tablet drin? Wir haben ihn schon auf anderem Weg informiert auch. Alles klar. Ja, ich kann dann ja vielleicht mal so lange übernehmen, was wirklich gehört hatte. Zu Terminen habe ich noch mal gerade die übertragen, die wir im letzten Protokoll haben. Hörst du mich denn jetzt, Wilk? Jetzt bin ich wieder da, ja. Hört ihr mich? Ja. Okay, also ich war zwar da, aber irgendwie habe ich nichts gehört und ihr habt mich wahrscheinlich auch nicht gehört. Irgendwie Netzwerkproblem, ich habe das Netzwerk eben umgeswitcht. Ich bitte um Entschuldigung. Kein Problem. Also zu den Umläufen gab es keine Fragen oder Kommentare. Ich war gerade noch dabei, die Termine aus dem letzten Protokoll zu übertragen. Da ist aber auch nicht viel drin. Da ist am 11.04. unsere Videokonferenz mit den Leuten aus Mettmann und dann steht da noch 8.5. Landtagswahl Schleswig-Holstein und 15.5. Landtagswahl NRW und Herr Wilk kann dann jetzt wieder übernehmen. Okay, danke. Ich könnte ja auch selber immer ganz gut hin und her switchen, aber leider ist es so, dass beim Apple-Produkt die Registrierung nicht funktioniert und dementsprechend das halt ein bisschen schwierig ist. Okay, so, wir sind jetzt dann bei unserem Lieblingsthema Wahlkampfkoordination angekommen. Ja. Ich schaue mal, was im Pad drin steht, denn das ist auch abgeschmiert gerade. Und will auch nicht mehr. Vielleicht fangen wir an. Es gibt bestimmt Fragen zum Wahlkampf. Ich will mal kurz beschreiben, wie wir jetzt in den letzten oder wie der Wahlkampf in den letzten Tagen oder auch letzten 14 Tagen aussah. Also wir haben die Plakatbestellung ja Anfang März ausgelöst. Glücklicherweise in unserem Fall ist es so, dass der besagte Ukraine-Krieg jetzt zwar zum selben Zeitpunkt angefangen hat, aber dass wir die ersten Kalkulationen im Februar hatten. Das heißt also, wir bei den Preisen noch im Februar waren. Aktuell ist es so, und das hat mich jetzt auch erstaunt, aber ist es dasselbe Problem wie beim Sonnenblumenöl. Es gibt keine Plakate mehr, also keine Hohlkammerplakate mehr, es gibt kein Material mehr. Das Material wird dementsprechend auch aus Erdöl hergestellt. Es ist das Problem der Lieferketten und es ist das Problem der Transporte, sodass also wir Glück gehabt haben, dass das alles noch geklappt hat und wir auch pünktlich unsere Plakate bekommen haben. Wäre das alles 4 Wochen vorher gewesen, also wäre der Krieg irgendwo im Januar begonnen, dann hätten wir da wahrscheinlich auch echte Probleme bekommen und hätten den Wahlkampf nicht so durchführen können. Deshalb hat alles gut geklappt. Die Plakate konnten wir also ganz gut verschicken und verteilen. Also das hat reibungslos geklappt. Wir sind zum 1.4., die meisten haben ja so 1., 2., 4. aufhängen dürfen. Da lagen wir dann in der Verteilung so eine Woche davor, sodass wir im Vergleich zum Bundestagswahlkampf insgesamt 3 Wochen früher als letztes Jahr die Plakate hatten und aufhängen konnten. Die Bestellungen, die wir getätigt haben, waren auch von der Menge her sehr knapp kalkuliert, dass wir halt nicht tausende Plakate hinterher noch im Lager stehen haben. Auch das hat gut geklappt. Die Plakate, die wir speziell für den NRW-Wahlkampf geordert hatten, sind größtenteils vergeben und auch verschickt oder abgeholt worden. Wir haben natürlich noch reichlich alte Plakate und daher nochmal der Aufruf, also wenn jetzt bei dem Sturm oder bei dem Wind, der jetzt in den letzten Tagen war, doch Plakate verloren gegangen sind, einfach nochmal melden. Wir sind immer in der Lage, innerhalb von wenigen Tagen Plakate nachzuliefern. Das zu dem Thema Plakaten. Wir haben dann, da lagen wir also unseren Zeitplan bei der Wahlkampfkoordination. Wir haben dann den Shop relativ kurzfristig, ich glaube um den 22. März in Auftrag gegeben. Wir haben dann den Shop fertig gehabt, glaube ich. Das war das war dann der 25. oder 26.3. glaube ich war das, war er fertig. Und die Bestellungen, wir haben dann also einiges vorgeordert. Auch das hat sich gezeigt, dass das durchaus im Moment sehr hilfreich war, dass wir gesagt haben, wir nehmen so eine Art Grundstruktur, die wir ins Lager nehmen, an Feuerzeugen, Kugelschreiber, weil auch diese Materialien im Moment nicht mehr lieferbar sind. Also würden wir oder hätten wir das Ganze on demand, also wir bekommen Bestellungen rein und lösen die dann erst aus und lassen das drucken, da hätten wir Schwierigkeiten bekommen, das Material zu bekommen. Da wir aber eine Lagerhaltung haben und einiges an Material schon im Voraus haben drucken lassen, kamen wir an diesen Engpass durch die Lieferkettenproblematik ganz gut vorbei und haben also genug Material für den kommenden Wahlkampf, der dann auch hoffentlich als Straßenwahlkampf bei einem etwas besseren Wetter vielleicht um Ostern herum auch richtig starten kann. So, das sind erstmal die Informationen zu Plakaten und Material. Wenn da Fragen sind und auch Anregungen sind, ja, gerne. Wir sind mit unseren Ohren bei euch. Oh, aber ihr hört mich noch? Ja. Okay, weil es so still ist. Frage ich lieber nochmal nach. Gut, okay, wenn da keine Fragen zur Wahlkampfkoordination sind und auch weiter keine Informationen oder beziehungsweise weitere Ergänzungen sind, dann können wir schon weitermachen, wenn ihr nichts dagegen habt. Ah, doch, eine Wortmeldung, Ronny. Ja, keine Ahnung, also wenn du jetzt schon so gewartet hast, ich glaube, dann dachtest du auch schon, was kommen sollte, ne? Jetzt bin ich im Wahlkampf nicht so ganz aktiv. Ich hatte aber mitbekommen, dass es wohl einige Verstimmungen auf der Mailingliste gab, als auch irgendwie über Twitter und über die sogenannten, also nicht über die sogenannten, sondern über die Preise im Shop. Ich glaube, dass wenn du dazu etwas sagen möchtest oder etwas vom Herzen sprechen möchtest, dass jetzt auf jeden Fall eine Gelegenheit dazu wäre. Okay, gut. Also, wir hatten ja, wie ich schon sagte, glücklicherweise die Bestellung schon vor langer Zeit ausgelöst und noch relativ gute Einkaufspreise bekommen. Wir haben uns im Bundestagswahlkampf, wir hatten ja Wahlkampfkoordinator gehabt und hatten uns darauf verlassen, dass wir auch Material bekommen. Und das ist ja schiefgegangen, nachdem der neuer Vorstand gewählt wurde am 3. August, glaube ich, oder 4. August war das, stellten wir dann fest, da gibt es keine Bestellung für die Bundestagswahlkampf zum 26. September war, glaube ich, der Wahltag. Und dann kamen die Plakate am 23.8. in der Geschäftsstelle und dann mit der Unterverteilung waren wir bei den Plakaten im Bundestagswahlkampf beim 26., 27. August, also knapp 4 Wochen vor der Wahl, dass dann sozusagen die ersten Plakate hängen konnten. Unter anderem hatten wir das Problem auch, dass halt kein Material, also keine Kugelschreiber und Ähnliches da waren. Ja, und da habe ich mir dann so mehr oder weniger 14 Tage freigenommen in dieser Zeit, wo Plakate verschickt wurden und wo wir dann Material kurzfristig noch geordert haben. Das haben wir damals direkt bei auch derselben Druckerei wie diesmal bestellt mit den Einkaufspreisen, die wir hatten. und haben aber dann die Verteilung eigenständig gemacht. Das heißt, wir haben also die Bewerbung auf der Homepage, die ganzen Versendungen, die wir hatten, das haben wir alles, oder ich habe es alles übers Büro hier bei uns gemacht. Das heißt also, Bestellung angenommen, wieder verschickt. Wir hatten auch eine Phase, haben wir so, ich sag mal, so kleine Willkommenspakete gehabt, wo wir die Restbestände, Kugelschreiber und ähnliches rausgehauen haben. Und da waren jeden Tag 5, 6 dicke, fette Briefumschläge, die dann rausgegangen sind. Und es sind ja, glaube ich, dann auch insgesamt an die 15.000, 18.000 Flyer von mir verschickt worden. Und es war extremst anstrengend. Garage war voll und ähnliches. Und dann kam die Überlegung, ja, nee, in der Koordination zum Wahlkampf für dieses Jahr, das geht nicht, das müssen wir anders gestalten. Und dass wir da halt mit nichts zu tun haben, dass wir weder die Lagerung des Materials organisieren, noch irgendetwas anderes damit zu tun haben, sondern das ist ein Warenwirtschaftsbetrieb, den wir in Auftrag gegeben haben und ja, und nicht eigenes Geld investiert haben. Denn das ist ganz klar. Die letztes Jahr, die 2 Wochen, die ich daran gearbeitet habe, habe ich rund 400 Euro an Porto ausgelöst, die ich dann aber der Partei wieder zurückgespendet habe, die also halt eben nicht im Minus sind. Und natürlich die Arbeitszeit und banale Geschichten wie Verpackungsmaterial, Kartons und so weiter. Da habe ich also unheimlich viel eigenes Geld reingesteckt, dass jeder auch das Material bekommen hat. Und da haben wir gesagt, das geht dieses Jahr halt nicht. Und dementsprechend haben wir auch gesagt, dass wir die Sachen outsourcen. Dann haben wir halt eben überlegt, wie kriegen wir den Shop hin. Wir haben einen Shop gestaltet, der sozusagen die Mindestanforderungen erfüllt, der halt sicherlich vielleicht nicht so gut ist wie größere Shops, aber halt eben bezahlbar ist. Also die Erstellung des Shops mit der Programmierung und den Modulen, die man kaufen muss für dieses Warenwirtschaftssystem, hat uns so knapp 1.000 Euro gekostet. Wir haben dann gesagt, dass wir halt eben auch die Lagerung, das heißt also die Materialien, die wir lagern, mit reinnehmen müssen. Wir haben den Versand und dementsprechend die Koordinierung des Versands und die Materialien zum Versand auch dann halt in diesen Bereich mit reingeschoben. Da hat sich dann daraus entwickelt, dass wir zu demselben Einkaufspreis glücklicherweise noch bestellen konnten. Also die Kalkulationen, die wir gemacht haben, kamen aus dem Februar dieses Jahres heraus. Wir haben also diese Kalkulationen, wie zum Beispiel 37 Cent Einkaufspreis für einen Kugelschreiber genommen, genau wie letztes Jahr. Und dann haben wir versucht zu überlegen, wie viel Material haben wir und haben die Kosten des Shops, die wir hatten, inklusive Versand, kalkuliert und haben dann sozusagen das auf die Preise umgelegt, sodass beim Kauf dieser Produkte und der Menge, die wir kalkuliert haben für den gesamten Wahlkampf, der Shop plus minus null ist, die Lagerung und der Versand bezahlt ist und wir mit der ganzen Sache halt eben auch wirklich plus minus null rausgehen. Bei so einem einfachen Kugelschreiber lässt sich ja schnell durchrechnen, das sind halt eben 37 Cent netto, dann kommt natürlich die Mehrwertsteuer dazu, dann kommt halt eben die 20% für den Shop, die wir errechnet haben, dann kommt halt eben Versand, Verpackung dazu, weil halt die reinen Portokosten ja noch lange nicht der Versand sind und die Lagerhaltung. Das war oder ist natürlich deutlich teurer, als wenn man das vielleicht in Eigenregie und ehrenamtlich macht. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, auch Glück gehabt, wenn wir die aktuellen Preise sehen oder die Probleme, dass halt nicht geliefert werden kann, dass wir die Sachen im Vorjahr ausgelöst haben, also die Bestellung schon im Februar rausgeschickt haben, denn wenn wir jetzt unseren Lagerbestand verschicken würden oder insgesamt verschicken würden, dann würden wir jetzt schon Schwierigkeiten haben, Material nachzuordern, was eigentlich sozusagen ein Gedanke war. Also wir haben gesagt, wir bestellen so eine Art Grundmenge, die wir aus dem Bundestagswahlkampf 2021 hatten, was dort umgesetzt wurde und bestellen die gleiche Menge aus diesem Wahlkampf für diesen Wahlkampf. Ja, das heißt also, das ist outgesourced und letztendlich bei kleineren Mengen auch sehr teuer. Wir haben allerdings auf der anderen Seite, wenn man zum Beispiel mal das mit den Kondomen rechnet, wir haben also eine Düsseldorfer Rechnung für die Kondome und da habe ich das auch nochmal genau ausgerechnet. Wir haben bei den Kondomen im letzten Jahr bei kleinen Mengen 1,50 Euro netto bezahlt. Das heißt also mit Bestellung, also mit Versand und mit Mehrwertsteuer lagen wir bei knapp 2 Euro. Das war der Versandpreis, den wir letztes Jahr beim Shop zum Beispiel von Marsching hatten, wo wir einiges an Kondomen bestellt haben oder ich bestellt habe. Und wir liegen jetzt bei der gleichen Menge beim selben Preis, sind aber ein Jahr weiter und einige Lieferketten schwieriger und liegen da bei einer, ich glaube, akzeptablen Menge von 250 Euro halt bei 2,60 Euro, glaube ich, oder 2,65 Euro. Das sind Preise, die man jetzt aktuell heute eigentlich sonst schwer bekommt. Es ist allerdings halt so, dass es nur bei größeren Mengen billiger ist oder halt in dem Preis ist. Bei kleineren Mengen ist es natürlich dementsprechend teurer, weil dann auch der Versand teurer ist. Also wir haben für das Düsseldorfer Paket, das waren ab 8 Kilo, waren, weil wir das auch per Express verschicken, das heißt, dass es wirklich in 48 Stunden da ist, halt auch mal 60 Euro Versandgebühren bezahlt. Das heißt, das Ganze ist natürlich auch relativ teuer, weil wir das Ganze sehr schnell und sehr stark durchstrukturiert haben. Also eine Bestellung wird ausgelöst am Montag, das geht am selben Tag noch in die Post und ist dann spätestens Mittwoch da. Das war auch so eine Vorgabe. Wir hätten auch sagen können, okay, gut, wir machen das mit einem anderen Postdienstleister und das ist dann billiger, dauert aber halt länger. Das ist so der Hintergrund. Deshalb kommen höhere Preise zustande, die sich aber im Moment aufgrund der Preissituation bei Wir machen Druck so ein bisschen wieder egalisiert haben, weil die halt eben ihre Rohstoffe nicht bekommen. Und wenn ich heute Kugelschreiber bestelle, die normalerweise 5 Tage Lieferzeit haben, kriegt man die nicht. Das heißt also, eigentlich hat sich diese Entscheidung dann doch als positiv herausgestellt. Das ist sozusagen der finanzielle Rahmen oder der Gedanke, der hinter dem Shop stand. Wenn alle diese Waren verkauft sind und der Shop sich eigentlich als Programmierung und Modul finanziert hat, dann gehen die Preise natürlich auch wieder runter, weil wir halt diesen Shop-Finanzierung oder die Gestaltung des Shops halt auf diesen Wahlkampf ausgelegt hatten. Das war beim letzten Mal auch. Nachdem der Wahlkampf zu Ende war, war auch die Seite auf der Landesvorstandsseite weg, wo die Waren da waren. Und dann ist es auch so, dass wir jetzt im Moment vielleicht auch nochmal überlegen, kleinere Mengen zu kalkulieren, die wir natürlich dann auch vielleicht zu anderen Preisen nehmen können. Allerdings, die Grundprodukte, die wir haben, sind die gleichen Einkaufspreise wie letztes Jahr. Also Kugelschreiber, Feuerzeug, das sind genau die gleichen Preise. Gut. Okay, das ist ja eine Menge an Infos. Also war jetzt, kurz nochmal, ich versuche es mal zusammenzufassen, also es war jetzt der Zeitpunkt der Wahl des Vorstandes, hat dem quasi, beziehungsweise war dem nicht dienlich, da noch günstige Kontingente eben an Material zu bekommen. Zusätzlich haben wir jetzt auch noch Lieferschwierigkeiten bezüglich allgemein Material. Du hattest es ja auch schon einleitend gesagt mit den Hohlkammerplakaten. Ja, also wir haben, im Prinzip ist es so, dass wir da nach den Preisen und der Kalkulation schon natürlich vor langer, langer Zeit geguckt haben. Wir haben bei den Waren im Prinzip ja gleichen Waren wie letztes Jahr auch, also Kugelschreiber, Feuerzeuge, Kondome, halt solche, und was haben wir noch, und diesen Clip für die Schiebewagen, ne? Diese Einkaufsschip. Und das waren im Prinzip die gleichen sehr gängigen Produkte. Aber wir kriegen auch noch, ach ja, Brillentücher kriegen wir ja auch noch. Muss ich mal fragen, wo die Brillentücher geblieben sind. Da hatten wir auch welche bestellt. Und wir kriegen auch noch Papers rein, aber die brauchen von der Lieferung länger und waren eigentlich nicht so sehr nur auf den Wahlkampf gedacht. Also da kommen noch so ein paar Produkte rein. Und die Sachen sind alle vor dem Kriegsbeginn bestellt worden mit den Preisen, die in der Kalkulation sind, und sind auch bis, ich weiß nicht, wo die Brillentücher sind, müsste ich mal nachfragen, ob die gekommen sind mittlerweile, aber alle vorrätig, also Kondome und sowas. Und wir haben halt jetzt mitgekriegt, dass Waren halt im Moment gar nicht mehr zu bekommen sind, halt Sonnenölproblematik, und von daher bin ich eigentlich so im Nachhinein ganz froh, dass wir das alles schon auf Lager bestellt haben. Okay. Dann hörte ich, also was weiß ich, also es wurde irgendwie kolportiert, so, dass, jetzt gucke ich hier gerade, dass irgendwie der Shop-Betreiber irgendwie ein Kumpel von dir sei und dass irgendwie Bali eigentlich bei Ricardo anfragen sollte. So, ich frage das jetzt hier nicht als Vorwurf, sondern vielleicht auch als Gelegenheit für dich oder für euch, um gewisse Vorwürfe oder Verschwörungen zu entkräften oder darauf einzugehen. Ja, also. Berti ist Pirat, Berti ist hier Antifa und seit ich arbeite mit ihm seit Jahren halt auch in der Antifa-Szene zusammen und er ist halt jemand, der definitiv nicht auf Geld arbeitet. Dazu muss man sagen, er hat selbst bei der Bestellung der Plakate als Hintergrund fast 1000 Euro Verlust gemacht, weil er die Bestellung, die ich rausgegeben hat, halt ich glaube, es waren glaube ich nur 4 oder 5 Stunden nach dem Angebot der Backcount-Druckerei, die er hat, ne, eingegangen ist und der Preis dann sozusagen in der Folge hochgegangen ist. Das heißt also, er hat im Prinzip das, was er an Marge hat bei den Plakaten, verloren, dadurch, dass er eben die seine Bestellung 4 Stunden später ausgelöst hat, als eigentlich dieses Angebot Gültigkeit hatte. Das liegt daran, dass halt wirklich die Preise exorbitant natürlich durch Wahlkampf, durch Lieferketten, durch sonst was alles hochgegangen ist. Und also da würde ich bei Berti definitiv meine Hand reinlegen, dass er eher in der ganzen Sache mit einem Verlust als mit einem Gewinn raus geht. Und dann mit Bali und es gab durchaus mit Ricardo mehrere Gespräche. Aus Gründen, die ich hier nicht nennen will, haben wir uns dazu entschieden, halt eben dementsprechend nicht mit Ricardo zusammenzuarbeiten, sondern das selbst aufzubauen. Okay. Also Gespräche gab es. Es hätten mehr Gespräche geben können. Es gab auch Kommunikationsprobleme. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es gab mehrere Runden, unter anderem auch Bali mit Frank und mit Ricardo und Bali mit Ricardo und Vaco, meine Wenigkeit mit Marsching und auch einmal mit Ricardo. Und also Gespräche gab es genug. Aber ja, ich sag mal, eine gewisse Dynamik dieser Person, die uns das angeboten hatte, fehlte halt so, ne, so, hey, ich habe da was Geiles und lass uns das mal machen, und das fehlte einfach so, und wir haben dann gesagt, nee, das ist uns eigentlich zu wenig Dynamik drin und wir wollen da ein bisschen mehr haben. Und wir haben immerhin, das ist, muss man auch einmal sagen, also danke an Berti, der jetzt hier nicht zuhört, aber der zum Beispiel bei den Kreativen auch dabei ist, der zum Beispiel, man muss das so sagen, wir haben ein Plakat und unsere Plakate vom Drucker sind super genial geworden, also wenn man die vergleicht, der hat von den Kreativen, keine Kritik an den Kreativen, Vorlagen bekommen, wo zum Beispiel verschiedene Farben mit verschiedenen Prozenten im Druckwert sind, also 400% und ähnliches. Das wäre normal, hätten wir es bei Druckerei, wie wir machen, Druck abgegeben, ohne diese Nacharbeitung wäre das schiefgegangen, das wäre verwischt, das wäre beim Druck nicht sauber gewesen. Er hat im Prinzip alle Plakate, die wir haben, komplett nochmal nachgebaut. Das heißt also, die sind ja aus Vektorgrafiken zusammengestellt, und da hat er ganzes Wochenende nur dafür verbracht, diese ganzen Grafiken nochmal umzustellen, sodass die Plakate halt auch wirklich sauber gedruckt sind und diese Qualität haben. Wenn man das alles in Rechnung stellen würde, dann würden wir echt alt aussehen. Abgesehen davon, für das, was wir insgesamt, wenn ich das Gesamtbudget rechne, also das, was wir an Waren gekauft haben, Einkaufspreis inklusive, was dann halt letztendlich über Lagerhaltung an das andere bei den VKVs ankommen. Und wenn wir diese gesamte Summe, die wir kalkuliert haben, reinnehmen, ich sag das mal so ganz ehrlich, es gab letztes Jahr einen VKV, der diesen gesamten Betrag für sich alleine für den Wahlkampf verwendet hat. Wenn also jemand sagt, das ist viel Geld und exorbitant und so, das waren ja auch Entscheidungen, die noch im Altvorstand getroffen wurden. Wir sind dann ja, also es sind ja sozusagen Beschlüsse noch im alten Vorstand gewesen, die dann im Wahlkampf 2021 sozusagen noch von mir gerettet wurde. Ich glaube, die erste Handlung, die ich gemacht habe, war, dass ein Anruf kam, die Plakate sind noch gar nicht in Druck gegeben, die müssen noch jetzt da sein, und wir dann halt eben echt mit wehenden Fahnen und Umbau der ganzen Plakate das noch so rausgehauen haben, dass auch diese Plakate für die VKVs einigermaßen rechtzeitig da waren. Das war sozusagen eine meiner ersten Ansammlungen, dass wir das irgendwie wieder gerade gebogen haben, weil die halt damals noch nicht bestellt waren. Aber ich von dem Gesamtbudget, also was wir kalkulieren, Einkauf der gesamten Waren plus diese Shop-Betreibung, Programmierung und allem, was da dran hängt, inklusive der Plakate, die wir auch wirklich extremst günstig bekommen haben, liegen wir am Gesamtvolumen, das, so wie es jetzt aussieht, noch unter dem Bundestagswahlkampf, deutlich unter dem Bundestagswahlkampf liegt, sage ich mal, weil es im Bundestagswahlkampf einige KVs gab, VKVs gab, die ihr komplettes Budget rausgehauen haben, was jetzt etwas anders ist. Also wo man jetzt mit dem Geld doch etwas vorsichtiger umgeht. Von daher bin ich eigentlich im Moment mit diesem System ganz zufrieden und wie schon gesagt, ich kann garantieren, dass unterm Strich für keinen ein Gewinn bei rauskommt. Ja, vielen Dank. Also jetzt muss ich ja gestehen, das ist hier, glaube ich, meine erste als Zuhörer, meine erste Vorstandssitzung in Nordrhein-Westfalen. Das kann ja sein, dass das auch alles schon zur Länge und zur Güte erklärt wurde. Aber für mich reicht tatsächlich, also für mich persönlich reicht als Erklärung, dass du ja auch sagtest, es gab Gespräche und es muss ja gar nicht auch, also mit anderen Stellen gab es durchaus Gespräche, die sogar eine längere Zeit gedauert haben. Das reicht mir persönlich als dafür aus, dass ihr euch ja nach rechts und links orientiert habt. So, und ich weiß jetzt nicht, ob ihr das, also ich weiß es jetzt eben nicht, ob ihr das in einer Vorstandssitzung oder auf sonstigen Kanälen schon kundgetan habt, aber vielleicht auf der Mailingliste machen, um diese erst aufflammende Diskussion ein bisschen zu entschärfen. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das machen wollt oder machen könnt oder, ne, das kostet ja auch alles Zeit. Aber ansonsten, mir reicht das als alles als Begründung, muss ich gestehen. Und ja, vielen Dank für die Erklärung, auch vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ja, bin gerne bereit dazu, wie schon gesagt, halt, wir müssen auch gestehen, danke erstmal dafür, dass du das unterstützt, wir müssen auch gestehen, dass wir, wenn wir einfaches Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie teuer das Lager, ich habe es jetzt nicht im Kopf, Daniel hat gesagt, es ist ein bisschen teurer geworden, das Lager in Essen. So, wenn da jetzt vielleicht 3000 Plakate drin sind, noch bis zum Ende des Wahlkampfs, jeden Monat kostet das 170 Euro, dann musst du halt jeden Monat die 170 Euro dieses Lagers eigentlich auf einzelne Plakate umrechnen. Und dann wird jedes Plakat halt eben während des Wahlkampfs 20 Cent teurer. Nur wir haben halt eben vergessen, dass wir solche Kosten nicht mit einrechnen. Das heißt, dass wir wir stellen Räumlichkeiten zur Verfügung, da ist Frau und Manpower da werden Kartons gekauft, das taucht dann sonst gar nicht auf. Oder es wird sozusagen ein Beschluss gefasst, etwas zu kaufen, zu bestellen, zu lagern, irgendetwas. Und dann kommen die Waren, die Produkte. Und dann wird diese Ware und das Produkt nicht mit den anderen Kosten, die drumherum sind und die ganze Arbeit verbunden. Und dann sagt man, hey, wunderbar, Kugelschreiber kostet nur 70 Cent. Aber wenn wir das richtig so machen, wie wir es machen, transparent, dass man sagt, wir haben alles das, was wir normalerweise immer in vielen, vielen ehrenamtlichen Geschichten reingepackt, das packen wir einfach mal auf den Preis, dann ist das dieser Preis. Und bei den anderen ist es dann so, ja gut, ich biete den Kugelschreiber für 37 Cent an, dass dann aber jemand diese Kugelschreiber lagern muss, dass er sie verschicken muss, dass er oder sie dann eine Briefmarke draufkleben muss, vielleicht zur Post fahren muss, da auch 10 Minuten Fahrzeit hat zur Post und dann auch vielleicht an einem Tag nur 5 Pakete hat und das alles wurde vielleicht bisher outgesourced oder wurde halt in anderen Beschlüssen gefasst oder wurde anders finanziell umgelagert. Wir liegen im Prinzip bei den gleichen Kosten. Nur diesmal tauchen sie jetzt wirklich mal transparent auf. Sie sind einfach mal da. Das also mit den Plakaten und dem Lager von Essen ist es vielleicht ein Beispiel. Wir haben Beschluss, dass wir dieses Lager haben. Dieses Lager wird bezahlt und alles das, was in dem Lager ist, an Produkten muss ich ja eigentlich mit diesen Kosten des Lagers gegenrechnen. Und das wurde bisher nie gemacht. Ja, ehrenamtliche Arbeit war, ich möchte nicht sagen kostengünstig, aber zumindest nicht quantifizierbar häufig. Ja. Nee, alles gut. Alles klar, habe ich auch verstanden. Ja, vielen Dank. Danke und ich hoffe, wir sehen uns. Du hattest eine Wortmeldung, die ist schon etwas älter von Isan. Ja, genau. Also ich sehe das ja hier so nicht, wenn ich hier so in meinem mobilen Bereich drin bin. Aber gut, dass du darauf hinweist. Ja, Isan. Was ich halt noch anmerken möchte, es wurde jetzt viel böses Blut gekocht. Glaubt nicht alles, was erzählt wird. Es wird oft auch wirklich Feuerchen geschürt, wo gar kein Rauch ist. Ja, danke, San. Und wie schon gesagt, wir haben uns ganz bewusst für das, nicht das Modell, wir hätten ja auch sagen können, okay, wir machen eine Seite und machen Umlaufbeschluss 1.000 Euro für die Seite. Und dann hätten wir sagen können, wir kaufen für Bali ganz viele Kartonagen und wir kaufen Hermes-Scheine und wir kaufen und hätten das alles irgendwie extra verteilt. Und dann hätten wir sagen können, ach, guck mal, wir haben unsere Kugelschreiber für 37 Cent netto, dann machen wir noch die Umsatzsteuer drauf und ja, der Versand, aber die Pakete liegen bei Bali groß, Briefmarken liegen bei Bali und die Kugelschreiber liegen in der Garage und das ist einfach so, das war früher so und das geht halt so nicht mehr. Und deshalb, glaube ich, ist das Augenwischerei. Die anderen sind genauso teuer, nur die Kosten sind halt woanders. Jetzt bin ich trotzdem noch in den Sprecherraum gekommen, weil Isan tatsächlich recht geben muss. Ja, Isan, du hast absolut recht. Die einige Jahre an Vorstandserfahrung sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene hatten mir das ja auch ein bisschen gelehrt. Aber deswegen kam ich ja hier auch nochmal rein, um es selber für mich zu klären. Und es konnte ja auch geklärt werden. Und das, so ist es ja häufig. Ne? Also eigentlich kann alles erklärt werden. Und ich glaube, das ist in jedem Vorstand irgendwie so. Ja, wir haben jetzt ein Gesamtbudget im Moment, was wir rausgehauen haben. Das liegt jetzt so knapp bei 10.000 Euro mit den Sachen, die aber auf Lager schon liegen. Und ich kann mich noch an Gespräche erinnern, wo es auf den Landtagswahlkampf zuging, wo dann gesagt wurde, hey, wir brauchen Budgets von 30, 40, 50.000 Euro, weil das vielleicht der letzte Wahlkampf ist. Und wir vernichten das Budget. Wenn alle Sachen, die wir auf Lager haben, verschickt sind, inklusive der Kosten, und wir die Plakate haben, dann haben wir knapp über 10.000 Euro ausgegeben. Das ist jenseits unterhalb von dem, was wir im Budget drin haben. Wir haben bis jetzt so wenig ausgegeben, weil auch vieles immer noch ehrenamtlich läuft, wie Fotografien und Ähnliches und das Zusammensetzen und hast du nicht gesehen. Also wenn wir da mit dem Material haben und vielleicht halt noch einige VKV-Budgets, wo es um Fahrtkosten geht oder um Somet oder Großplakate. Aber dann liegen wir immer noch jenseits unter dem, was wir selbst uns als Marge gesetzt haben, die 30.000 Euro Wahlkampfbudget und dem, was andere erwarten, die noch ein viel höheres Budget erwartet haben. Also dieses Mehr oder dieses Märchen, wir verbraten jetzt unsere gesamte Budgets. Nein, im Gegenteil, das wird, glaube ich, der billigste Wahlkampf, also nicht billig in Form von nicht schön, aber vom finanziellen her, der billigste Wahlkampf, den wir je, seitdem ich dabei bin, seit 2012 geführt haben. Da haben wir bei der Smartgerecht das Zehnfache ausgegeben. So, haben wir denn noch Wortmeldungen? Keine mehr, gut. Dann kann ich ja, glaube ich, weitergehen. Kleiner Hinweis von mir, also wer immer irgendwie Fragen hat zum Thema Wahlkampf, kann mich gerne anrufen. Ich bin immer telefonisch erreichbar oder rufe zurück. Gut, dann haben wir noch ein Ticket mit der Nummer 482380, eine Ideensammlung. Das lese ich mal vor. Ich habe es nämlich noch selber gar nicht so gesehen. Ich kann es auch kurz erklären. Also das ist die Idee, dass vom Bund werden ja Willkommenspakete und Jubiläumspakete verschickt und die Idee ist jetzt, dass man da auch etwas Landesverbandsrelevantes zupacken könnte, entsprechend aus welchem Land der oder diejenige halt eben kommt. Und da gibt es ein Pad von unserem stellvertretenden Bundesschatzmeister und der bittet da um Ideen, was wir jetzt zum Beispiel da reintun würden, wenn es um Leute in NRW gehen würde. Das nur so als Info an uns, dass es dieses Ticket gibt und dass wir da uns vielleicht überlegen, was wir da anbieten. Okay, ja, vielen Dank. Ja, da haben wir einiges anzubieten. Also in NRW haben wir, die Kondome sind nicht schlecht. Gut, dann haben wir noch den Hinweis darauf, dass es, dass ihr wichtige Links und Hinweise am Ende, ja. Ich hatte Zeile 165 noch was reingeschrieben, und zwar haben wir in Zukunft von vielen, vielen Stellen Anfragen kriegen, schickt uns Infomaterial, Wahlprogramm, Werbemittel, Kugelschreiber, sonst irgendetwas zu, das hatten wir letztes Jahr auch. Ich würde gern, dass wir da uns überlegen, wie wir das veranstalten, denn solche Anfragen kommen ja irgendwo in unserem Ticketsystem an. Wir hatten schon im Bundestagswahlkampf gesagt, den Martin können wir damit in der LGS nicht belasten. Das heißt, wir müssten halt uns überlegen, dass wir ein kleines Budget an Flyern, Kugelschreibern und was wir da jetzt haben, als Landesverband quasi aus dem Shop kaufen, um das dann halt eben entsprechend zu verteilen, wenn solche Anfragen kommen von Schulklassen, von irgendwelchen Archiven, die immer zu den Wahlen Informationen von den Parteien sammeln, etc. etc. Da habe ich schon eine Lösung. Da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Also, wir hatten mit Berti gesprochen, also ich habe mit Berti gesprochen, der sagte, okay, wir können ja gucken, dass wir so ein, also man weiß ja nicht so im Voraus, wie groß Pakete sind, aber wenn man so ganz fest so ein Paket zusammenschnürt, also halt eben aus einer Anzahl Feuerzeug, Kugelschreiber, Aufkleber, Brillenputztuch, und wenn man genau weiß, dass man sich in dieser Marge von 500 Gramm zum Beispiel bewegt und das sozusagen relativ einfach vorfrankiert, dann könnten wir diese Produkte halt eben zum sehr günstigen oder Einkaufspreis sozusagen zur Verfügung stellen. Und ja, dann müssten wir im Prinzip, glaube ich, dann nur uns selbst ein Budget geben, indem wir das dann mit den Tickets weiterschieben an Berti, der das dann verschickt. Ja, okay, die Anfragen sind natürlich recht unterschiedlich. Ja, wenn eine Schulklasse was haben möchte, dann wollen die 20 Exemplare von irgendwas haben oder 30. Das Archiv, was für Parteien sammelt, will wieder was ganz anderes haben. Das kannst du also nicht auf so ein Einheitspaket runterschrauben. Und es wäre natürlich auch schön, wenn das nicht von irgendeinem Shop versandt wird, sondern von uns mit, dass da noch irgendwas auch Persönliches von uns beiliegt oder so. Haha, ja, also der Shop ist ja hier 50 Meter weiter, also das Lager, mit dem wir arbeiten, oder mit Berti, wo Berti arbeitet, das ist 50 Meter weiter. Also ich kann zumindest immer eine handgeschriebene Grußbotschaft dazulegen. Aber es geht halt darum, dass wir, wenn wir uns in einem gewissen Rahmen festlegen, dass man halt eben so, also dass man nicht jetzt jedes Paket mit allem extra frankiert und so, sondern wirklich also im Vorfeld die Frankierung absichern kann, dass man halt eben diese, zum Beispiel gibt es, gibt spezielle Kartonagen für den Versand von Flyern. Da passen so 60 Flyer rein, das sind so kleine Kartonagen und die sind genau vorfrankiert, alles fertig. Wenn man das weiß, dass man, ey, wir kriegen so 10 solche Anfragen, wo nur 60 Flyer gefragt sind, dann kann man das Ganze relativ safe auf 2,50 €, 2,80 € Versand nehmen und kann das schon mal vorbereiten und braucht dann letztendlich nur den Adressaufkleber drauf. Das ist dann auch ziemlich günstig. Das macht immer dann Sinn, wenn man so kleinere Sachen macht, wenn man das schon vorbereiten kann. Also wenn man, was weiß ich, 10 Packets so vorbereiten kann, wenn man sich genau an die Marge der Grenze des Portos halten kann und das so vorkonfigurieren kann, dann wird das ziemlich billig. Okay, ja, dann überlege ich mir was und dann packe ich das in Umlauf. Okay, ja, mach das, danke. Gut. Was haben wir noch? Wichtige Links. Wir haben natürlich unseren Infostand-Kalender. Ich hoffe, dass ihr den jetzt dieses Jahr pflegen könnt, da ja nun alle Corona-Bedingungen, Rahmenbedingungen beendet sind, wird es wahrscheinlich doch hoffentlich mehr Infostände geben, als man vielleicht noch vor ein paar Wochen gedacht hat. Ich hoffe allerdings, dass wir beim direkten Kontakt mit den Menschen, Bürgerinnen und Bürgern, immer noch Maske tragen. Ist ja auch so ein, ich sag mal, bei uns in der Partei so hinlänglich, dass wir eher auf eine Null-Covid stehen. Aber ihr könnt das dort eintragen. Dann Mitglieder von der Veranstaltung bitte unter NRW-Web-Veranstaltung eintragen, Kommunalpiraten, Beauftragung, Kreisverbände und anderes wisst ihr alle schon. Die sind ja bekannt, aber wie schon gesagt, nochmal Infostand, denke ich, macht jetzt gerade Sinn, das einzutragen. Fände ich übrigens auch gut, weil ich glaube, ich nach Ostern, also noch in Osterferien, durchaus ein paar Touren durchs Land machen möchte. Zum Teil natürlich beruflich ausgelöst, aber mit der Option, an einigen Ständen vorbeizukommen. Und da würde ich dann auch gerne den Wahlkampf mitmachen. Von daher würde ich dann selbst auch mal reinschauen. Und das wäre natürlich toll, wenn ihr da auch eure Termine eintragen würdet, sodass ich dann, dass man sich vielleicht treffen kann. Dann zu guter Letzt würde ich fragen, ob wir ein NÖ-Teil haben. Also ich persönlich habe jetzt keine Information. Vielleicht jemand von euch, dass er ein NÖ-Teil braucht? Ja, ich. Okay, dann dürft ihr mich mal in den NÖ-Teil reinziehen und würde zumindest für den öffentlichen Teil die Sitzung hier, wir sind da nicht mehr da, aber die nicht beenden die Sitzung, weil sie läuft natürlich NÖ weiter. Bedanke mich dann. Entschuldigung, nee, ja. Wir beenden die Sitzung und haben dann noch einen NÖ-Teil, in dem wir aber nichts mehr beschließen, weil es keine Sitzung mehr ist. Ah, okay, danke. Siehst du, bin ich doch wieder etwas schlauer geworden, weil das habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Vielen Dank, Vako. Okay, dann beenden wir die Sitzung um 21.27 Uhr, also fast eine Stunde, 57 Minuten. Bedanke mich bei euch, wenn Fragen, Anregungen sind, immer melden bei uns. Wir haben immer ein Ohr für euch. Und ja, dann sind wir mal weg. Lieber Helder, ganz, ganz lieben Dank für das heutige Protokoll. Danke. Immer gern. Ja, danke.